Frau? Frau? Ich laufe vielleicht draußen mal nicht zu weit weg. Ich muss jetzt mal den Rucksack halten und die Jacke, weil ich werde mir dann vielleicht mal einen Pulli anziehen. Bitte? Kniepsand? Das ist möglich. Weil die Frau Hoge ist ja am Sand. So, Treppe, Rampe. Egal. Mal Richtung. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Karin, lass uns mal da rausgehen, oder? Geht doch auch. Stau. Hä? Nee, und es ist sehr schön warm hier. Ja, brauchst du einen Pulli? Hä? Im ersten Moment brauche ich ihn nicht, aber wahrscheinlich gleich, wenn wir hier aus der... würde ich ihn doch anziehen wollen. Guten Tag. So dieses Päckchen, weißt du? Eins. Eins hat er von. Ja, genau. Ist das deins? Ja. Hast du eine zweite gefunden? Nein. Wir haben das auch nicht gefunden. Das hat eine Dame aufgehoben. Können wir mal kurz einen Meter nach hier. Weil mir geht es in erster Linie um die Jacke. Wir wollen spazieren gehen, dieses Geocaching machen und irgendwie eine nette, gemütliche Zeit haben. Jetzt muss er erst mal sortieren und dann sind wir fertig. Nee. Da kann man sich auch satt dran fressen eigentlich. Ja, muss man nicht mehr haben. Also ich hatte damals ja mal die Ode an die Friesentorte, aber jetzt ist das ja so inflationär, das macht ja jeder. Ja, aber die gibt es ja in Zukunft nur noch mit Dinkelmehl, also lassen wir das in Zukunft. Das Angebot wurde auch zurückgezogen. Ja. Also das Handy sollte ich vielleicht noch rausnehmen. Es ist Samstag, der 18.10.2025 und ich bin auf Amrum. Du nimmst wieder Sachen auf. Herzlich willkommen hier im Nordsee-Studio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 244, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. In dieser Konserve dreht sich alles um die Ersatz-Nordsee-Taufe 2025. Wie jedes Jahr trafen sich die üblichen Verdächtigen der NST-Befreundeten, um gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Das diesjährige Ziel, Amrum, und dort sind wir gerade angekommen, wie ihr hörtet. Das Vorgeplänkel mit Anreise und Ferienwohnung gab's in der letzten Konserve 243 und der anschließende Urlaub wird in der oder den nächsten Konserven thematisiert. Nichtsdestotrotz sind wir bei ruhiger See und Kaiserwetter mit der Fähre auf Amrum angekommen. Die dort aufgenommenen Inselschnipsel unkommentiert aneinander zu reihen erschien mir jedoch zu langweilig, deshalb bette ich sie thematisch geschickt in einen Deichspaziergang zwischen Schlütziel und Dagebüll ein. Doch hört selbst. Tja, ich kann es nicht ändern. Ich habe wieder die knarzende Jacke an. Ich glaube, der Wind kommt auch noch schräg. Wenn wir um die Kurve sind, wird es vielleicht besser. Wie soll ich euch die Landschaft beschreiben? Wir gehen hier am Deich lang, vorm Deich. Hier ist die Uferbefestigung, die erste mit Steinen und Beton. Dann kommt eine asphaltierte Straße. Danach sanft die grüne Wiese mit Schafen, die die Fläche begrasen und zusammentreten. Zu unserer rechten Seite. Vor uns macht diese Straße eine Kurve, der Deich auch. Überm Deich am Horizont Windräder. in mehreren Reihen, die da ihre Kreise drehen und Strom erzeugen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, davon stehen 2. Also haben wir wohl eine Überkapazität. Und ein Stück weiter steht dann nochmal so ein Park. Auf der linken Seite hingegen Marschland. Das heißt, man hat überall so Poller in den Boden gekloppt, Stöcke, zweireihig und dazwischen Äste, Zweige gesteckt. Dann gibt das so eine, ich sag mal, ungefähr halb Meter hohe, ich nenne es mal so ein halb Meter hohes Wehr, durch das Wasser durchströmen kann, was aber Sedimente, Schlamm, Schlick und andere Sachen zurückhält. Und das dient dazu, hier Land aufzubauen. Und wenn das dann in einer ausreichend großen Höhe gemacht ist, dann deicht man das ein Stück weiter ein und hat der Nordsee wieder Land abgerungen. Tja, und so geht das immer weiter. Es ist aufwendig, es dauert lange, aber es ist von Erfolg gekrönt, wie man ja weiß. Wer das genauer wissen will, der kann sich das ja reintun in der Wikipedia oder weiß der Geier wo. Oder fährt hier mal hin, es gibt hier eine ganze Menge Stationen bebildert, wer hier diese Köge, diese sogenannten, angelegt hat und wie das alles mit der Landgewinnung funktioniert. Die Holde macht eine Menge Fotos. Das ist schön, dann kriege ich die, dann kann ich euch die zur Verfügung stellen. Manchmal laufen hier auch Leute rum, die spazieren hier am Deich lang und sehen, oh, da liegt ein Stock. Dann nehmen sie den und brechen sich den auf die passende Länge ab. Und wenn sie zwei haben, benutzen sie die als Stöcklerstöcke. So einen hatten wir eben. Ich passiere gerade so ein Gatter, durch das die Schafe nicht laufen sollen. Die fallen immer automatisch zu, die sind schräg angebaut. Das ist auch eine ziemlich kluge Sache. Hatte ich euch, glaube ich, ja neulich schon erzählt. Die kann man also als Fußgänger super passieren und man kann sie nicht offen stehen lassen. Versehentlich, und dann laufen die Schafe weg oder in den nächsten Deichabschnitt. Nein, nein, das klappt prima. Das ist so das für die Fußgänger, ist ungefähr einen Meter breit. Und dann gibt es noch die großen für Fahrzeuge, die hier zur Deichbewirtschaftung sind. Die sind aber in der Regel verschlossen. Da muss ja nicht jeder her, soll ja auch nicht jeder mit seinem Auto langfahren. Weil, wenn man es könnte, wird es mindestens auch einen geben, der es tut. So, aber es ist sehr idyllisch. Also dieser blaue Himmel mit dem grünen Gras und den weißen Tupfen, die Schafe. Derzeit mit einem richtig dicken Fell schon wieder, mit richtig Wolle. Fell ist es ja nicht. Also Wolle, ja, denen wäre es auch im Moment recht kalt, wenn sie die Wolle nicht hätten, glaube ich, weil morgens ist es dann schon mal so, dass die Scheiben befroren sind. Gestern wie auch heute, da geht es schon an die 0 Grad. Das haben unsere Camper auch schon bemerkt, die in ihren Wohnmobilen übernachtet haben. Wenn die Heizung läuft, kann man nicht schlafen. Wenn sie nicht läuft, ist es zu kalt. Dann geht es immer an, da geht es immer aus. Manch einer soll auch in seinem PKW übernachtet haben. Da muss man aber dann ordentlich Decken besitzen, sonst wird das doch ein wenig frisch. Und ich kann mir vorstellen, dass am nächsten Morgen die Scheiben nicht nur innen beschlagen, sondern auch innen befroren sind. Nun ja, was tun Menschen nicht alles für die Ersatz-Nordseetaufe? Und für die sind wir ja hier. Gestern waren wir, ich fange ganz anders an. Vorgestern hatten wir noch ein Treffen aus Gründen, dass ich hier nicht unbedingt breitreten möchte. Und dann gingen wir mit ein paar Leuten noch abends essen. Es war überaus schmackhaft, es war mehr als reichlich. Und ich habe das erste Mal dieses Flensburger Strandlager probiert. Kann man ganz gut trinken, wie ich finde. Gestern war dann die Nordseetaufe, die Ersatz-Nordseetaufe. Wir sind mit der Fähre nach Amrum gefahren. Wer nicht weiß, was Amrum ist, da soll es ja jetzt so einen Film in Kinos geben. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Aber die Holde möchte ihn gucken, ja. Muss ich jemanden suchen, der mit ins Kino geht? Muss ja nicht im Kino sein. Doch. Du willst ihn im Kino sein, da müssen wir halt mal ins... Gibt es denn nicht in Gummersbach oder wo? Ja, dann fahren wir da eben hin. Ja, Auswanderer kommen auf eine nordfriesische Insel. Why not? Da ich ihn nicht gesehen habe, kann ich jetzt keine Filmkritik von mir geben. Ich glaube, die will auch keiner hören. Aber wir waren halt gestern da, also auf Amrum, hatten lecker Fischbrötchen, haben ein paar Dosen gesucht, sind spazieren gegangen auf dem Dieter-Bohlen-Weg. Hey, das ist nicht meine Erfindung. Es ist eigentlich ein Bohlenweg, aber irgendjemand hat mit dem Edding Dieter drüber geschrieben. Und es war mutmaßlich niemand aus unserer Gruppe, denn wir trafen das Schild genau so an. Moin. Selbstverständlich durfte die Kulinarik nicht fehlen. Und wir starteten, nachdem wir von der Fähre runter sind, bei ähnlich herrlichem Wetter wie heute, vielleicht noch etwas weniger Bewölkung, am Hafen mit einem Fischbrötchen, dem mutmaßlich leckersten Fischbrötchen der Insel, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe dazu ein paar Worte verloren, doch hört selbst. Ja. Oh. Ja, bitte, mal gerne. Das muss ich ja. Ja. Wir sind gerade angekommen von Dagebüll über für hier auf Amrum mit der Schleswig-Holstein, MS Schleswig-Holstein vom WDR, nein, von der Dampfschiffreederei hier, Wieker Dampfschiffreederei heißen die, glaube ich, wie auch immer. Die Gruppe rennt vor, ich renne ein bisschen nach hinten, uns kommen eine Menge Leute entgegen, die wollen auch noch alle die Fähre bekommen. Ja, es ist Ersatz-Nordseetaufe und wir sind heute eigentlich eine recht große Gruppe und das Wetter ist herrlich. Was soll ich sagen? Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Auf der Fähre saßen wir im T-Shirt, also ich zumindest. Und hier habe ich auch nur einen Pulli und eine dünne Jacke an. Über dem T-Shirt. Es ist wirklich warm. Im Gegensatz zu heute Morgen, als wir bei 3 Grad kratzen mussten. Wir hatten es eigentlich so nicht gedacht. Hier tanzt eine Möwe auf dem Volvo rum. Sehr geil. Scheint sich tatsächlich wohlzufühlen, die gute. Die Gruppe steht derzeit geteilt an einem Fischbrötchenstand an. Ein Teil ist mit dem Bus weggefahren. Aber wir wollten es ein bisschen bequemer haben. Wir gucken mal, was hier so passiert. Jetzt kommt die Holde und wird mich gleich fragen, was ich für ein Fischbrötchen will. Möchtest du ein Fischbrötchen? Ja, wenn du welches ja, besorgst. Welches, ja, wenn du mir, was haben wir denn? Lachs für 8,40. Lachs für? Matjes und Krabben für 15. Lachs für 8,40? Ja. Dann nehme ich doch mal Lachs. Ja, was gut. Brauchst du denn? Zweimal Lachs. 20. Ja, dann nimm doch mal. Ich gehe mal da vorne an die Kante. An die Kante von dem Wasser. Mal ein Foto machen. Ein Lachsfischbrötchen für 8,20. Naja, hier gibt es auch eine E-Bake-Verleihstation. Und hier ist auch schon das Ortsschild von Bitdün auf Amrum, der Inselstraße. Tatsächlich, in diesem herrlichen Wasser ist eine Badenixe, eine Dame, die hier gerade im Badeanzug aus dem Wasser kommt. Das ist unfassbar. Wie gesagt, heute Morgen hatten wir noch 3 Grad. Aber ja, überaus spannend. Ein herrliches Inselpanorama. Und es ist echt schön. Ja, und hier kommt Bus um Bus um Bus um Bus. Ich kann mich erinnern, wir hatten hier genau an dieser Stelle mal ein Event. Damals. Ich weiß gar nicht, ob es Allerheiligen war. Ja, bei dem wahnsinnigen Andrang, der gerade an dem Fischbrötchenstand herrscht, wird das noch einen Moment dauern, bis ich zu meinem wohlverdienten Frühstück komme. Es ist natürlich auch nicht so, als hätte ich bis jetzt noch nichts gegessen. Ich hatte heute Morgen schon 2 Brötchen. Das war auch okay und es ist jetzt mittlerweile auch schon kurz vor 12. Ja, die Überfahrt dauert 2 Stunden. Hier gibt es einen alten Doppeldeckerbus, Inselrundfahrten. Ich weiß nicht, was das für eine Marke ist. Ihr hört den im Hintergrund dieseln. Mutmaßlich heißt er Paula. Zumindest steht das vorne auf dem Kühlergrill. Er bewegt sich gerade mit Schneckengeschwindigkeit und mutmaßlich wird den Touristen an Bord des Busses gerade irgendetwas über die Insel erzählt. Gut, nachdem ich dieses Highlight abgelichtet habe, kann ich jetzt nochmal in Richtung Fischbrötchenstand gucken. Vielleicht ist es ja dann gleich soweit. Meine Holde hat das Lachsbrötchen ergattern können und ich werde nicht weiter darben. Aber naja. Da ist auch schon die erste Möwe, die vielleicht versucht, gleich das Fischbrötchen zu kassieren. Ja, sie tanzt hier frech auf dem Auto rum. Was los, Schatz? Wird der Lachs noch gefangen? Ja. Na da. Wir haben ja den Herrn mit der Geduld vorne weg. Und also, hab ich jetzt das schenk ein Herz aus Edelstein. Ja, mach mal. Schenk mir doch mal ein Herz aus. Wir hätten Hühnerherzen im Angebot, gefriergetrocknet. Nee, ich würde für den Hund. Edelsteinherz bevorzugen. Oh no. Nee, das machen wir jetzt nicht. Schade. Matthias Sherry? Ja, wie ihr gehört habt, ist auch die Säuferfraktion am Start. Hast du deine Brille wieder? Ja, ich hatte sie gar nicht vermisst. Das habe ich mir gedacht. Ist mir einfach hinzugeflogen. Das ist schön. Wieder. Ja. Hast du dein... Ja, es läuft gerade. Deswegen. Hast du dein Auto noch? Was habe ich? Dein Auto. Mein Auto. Das, was da eingemottet in der Garage stand. Ja. Hast du immer. Das habe ich noch, ja. Der Manta, den gibt es noch, genau. Ja, die Zuhörerschaft weiß das. Das ist kein Geheimnis. Ja, und jetzt kriegen wir gleich Fischbrötchen. Yay! Hier gibt es die wahrscheinlich leckersten Fischbrötchen der Welt. Ist nicht meine Aussage. Ist die Aussage auf einer... Ja, ich kann das nicht... Wenn ich das im Podcast sage, dann ist das eine Werbung. Wenn ich jetzt sage, das hat einer auf eine Tafel geschrieben, ist das ja in Ordnung. Ich lese ja nur ab. Es ist eine Mutmaßung. Ich kann das nicht beweisen. Ich darf aber auch nicht einfach sagen, das ist so. Wenn du das so sagst... Du kannst ja sagen, was auf der Tafel steht. Ja, das tue ich ja. Aber du sagst, das ist so. Sagst du deine eigene Meinung? Also du findest, das stimmt. Das weiß ich ja nicht. Ich habe es ja noch nicht gegessen. Ja, das tust du ja gleich. Ja, nur, aber da kann ich ja jetzt noch nicht. Ja, aber gleich weißt du das ja. Ja. Ne? Also ich stelle dir schnell mal ein schönes Brötchen. Hat sie ja gerade. Das ist jetzt Räucherlachs mit Meerrettich. Ah. Ein Hammer, da ist was. Ja, da ist ja richtig was drauf. Das ist ja hier, das ist mir gar noch so. Also das wahrscheinlich... Ja. Das wahrscheinlich können Sie streichen. Nur er beißt doch erstmal ab. Das kannst du ja doch gar nicht beurteilen. Ich muss ja erstmal reinbeißen. Genau. Oder abbeißen. Ja. Für eine Bombe. Ja. Deswegen habe ich das auch viel zu groß. Da. So, ich habe hier freiwillige Fischbrötchentester am Start. Es krümelt alles raus. Willkommen in meinem Podcast. Sie schüttelt mit dem Kopf. Es schmeckt nicht. Es schmeckt überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, ja. Sie schüttelt mit dem Kopf. Ich habe schon gedacht, du schüttelst mit dem Kopf, damit ich dich rausschneide. Aber nein, auch er beißt jetzt rein. Ist es lecker? Liegt es am Flensburger oder liegt es einfach nur daran, dass es jetzt... Also mal die ehrliche Meinung, also nicht über das Flensburger, da wissen wir ja, das ist ja kein Strandlager, oder? Das Flens ist 1A. Ja, aber kein Strandlager, ne? Das ist gut? 1A. Schön. Ein 1A-Fischbrötchen. Also, vielleicht ist es nicht gelogen, was auf dieser Schiefertafel mit weißer Kreide geschrieben steht. Ich bekomme gleich meins. Ich werde selber testen. Im Moment hält die Möwe noch Abstand. Die habe ich eben schon mal verscheucht. Die weiß, wer hier ist. Ja. Die sitzt die ganze Zeit auf Autos, verkratzt die, scheißt die zu und dann kommt sie wieder hier hin und sagt, gib mir ein Fischbrötchen. Die holt sich gleich dein Fischbrötchen. No, das glaube ich weniger. Wenn du so weit bist, doch. Nee. Können die immer gut. Wenn ich komme, die wollten die eben alle fotografieren. Ich komme, zack, weg. Also die Möwen sind voll geschult hier. Ja, ich weiß. Aber nicht auf mich. Und die kommen nicht von vorne, die kommen von hinten. Ja, das macht nichts. Da stehst ja du. Schwuppdiwupp. Du bist ja größer. Zack, fehlt dir der Kopf und ich habe noch ein Fischbrötchen. Das ist super. Mein Bier nimmt sie mir nicht. Das ist schon mal gesichert. Ja, du hast immer einen Finger im Bügel, ne, den kleinen. Mhm. Damit sie nicht... Ja, genau, ich kenne das. Muss man darauf aufpassen. Ja, ja. Ja, das hat was. Also muss man wirklich sagen, fällt's mal. Nicht zu viel abbeißen. Und nur halten. Ja. Ich weiß, warum die nicht kommt. Er will auch abbeißen. Ne, Leon, du willst auch abbeißen. Ich muss ihm noch ein Würstchen kaufen. Bitte? Ich brauche noch einen Schlachter. Ich muss ihm noch ein Würstchen kaufen. Ah, okay. Ich bin sein Wiener Lieferant. Ja, den haben wir nicht mit dieses Jahr. Jetzt habe ich mir Würstchen dabei. Er hat schon mal ganz lieb gefragt. Da kommt ein Fischbrötchen. Dankeschön. Sieht ja fast aus wie deins. Wir haben aber andere Soße. Was haben wir denn für eine Soße? Honig-Senf. Was? Und ich habe Meerrettich. Du hast Honig-Senf drauf machen lassen? Ja. Wasser. Das ist ja wie heißer Dorn mit Honig-Senf. Du warst ja nicht da. Ich war nicht da. Wo ist denn mein Portemonnaie? Hast du noch, ja? Nein. Ich hab ich nicht. Stimmt, habe ich. Gib ihr nicht zu viel, haben sie gesagt. War eine gute Entscheidung. Fisch wäre doch besser als Lager. Und? Oh, schmeckt gar nicht. Mhm. Ja, finde ich auch. Mhm. Kannst du echt verpacken. Und nichts dran. Nee, nee. Weißt du, so öde Salat und ein paar Zwiebeln. Mhm. Ein Fisch in so einem Baguette. Und das ist ja noch knusprig, kannst du nicht essen. Das knusprig? Nee, ist lecker. Ist echt lecker, ist schön. So ein leckeres Fischbrötchen. Also ist das besser als in Flensburg. Ja. Bei ja. Mhm. Hafen. Mhm. Da waren wir gestern, war lecker, aber wir sind ja mindestens dreimal so viel drauf. Mhm. Wir machen das Gegentesten in Nordstrand. Mhm. Ich gehe mal ein Stück abseits mit dem Abbeißen, weil dann habe ich das Abbeißen wieder live, wenn ich noch mal irgendwo sitze. Fischbrötchen. Oh, ist das lecker. Mmh. Ja, es sind immer eine Menge Leute, die hier durch die Gegend gurken. Also ist ja fast so viel Verkehr wie auf dem Ring. Kann gar nicht meinen, dass auf einer Urlaubsinsel so viel los ist. Fahren wahrscheinlich hier alle mit der Fähre hin, um zu zeigen, dass sie... Jetzt kommt ja noch so eine scheiß Wespe. Mach dich weg, Drexi. Oder muss das wahrscheinlich stehen bleiben. Was? Das wahrscheinlich. Muss das stehen bleiben? Oder? Ja, es ist wahrscheinlich das Leckerste. Aber man muss sich ja immer ein bisschen was nach oben offen halten. Aber es ist sehr, sehr lecker, ja. Ja. Lohnt sich. Ja. Das lohnt sich wirklich. Hast du auch eins gehabt? Ja, ein Bismarck hatte ich. Hm. Bismarck. Und wie viel ist vom Fürst noch übrig? Nicht viel. Der Fürst wurde gerade, das Tablettenfürst wurde gerade weggegeben. Hm. Boah. Nach dem Fischbrötchen ging's in Richtung Deich, Strand und Dünenweg. Und ihr wollt mich doch sicherlich begleiten, oder? Die Inselpraline. Hier gibt's Süßwaren, hier gibt's den Klabautermann. Wir sind vom Parkplatz ein Stückchen weggegangen. Und so ziemlich in jedem Kaffeegarten gibt es Strandkörbe. Auch wenn es hier nicht unbedingt überall einen Strand gibt. Und jetzt gehen wir langsam rüber. Ich denke mal in Richtung Strand. Kann das sein, Frau? Ich meine schon, da hinten, da fängt, glaube ich, dieser Dünenweg an. Ja. Und dann der relativ breite Strand, wo wir schon mal waren. Oh, guck mal. Ein Leuchtturm. Schön haben sie es hier. Aber es ist echt warm. Direkt in der Sonne. Das ist brutal. Ich muss mir gleich doch noch mal dieses Shirt ausziehen. Da reicht das T-Shirt voll und ganz. Meine Fresse, ist das warm. Das geht so nicht. Bisschen lecker, oder was? Nee, da war einer. Also irgendwie mal eine Station. Sehr häufig sehr dünn heute. Nee, wer ist dünn? Schiff habe ich jetzt verstanden, aber wir haben das ja jetzt, glaube ich, verloren, oder? Eben war sie da noch. Ich dachte, wer denn? Rosa. Ist mal wieder weg. Teilst du eigentlich deinen Standort mit irgendjemandem? Ja, der Knaller. Ich musste mich mal kurz umziehen. Sprich, Pulli aus, Jacke aus, Weste an. Jetzt stehe ich hier mit dem T-Shirt quasi am Strand. Man hat einen herrlichen Blick auf die Halligen. Da unten laufen jetzt gerade ein paar Leute her. Pla, pla, pla. Weil man muss ja laut mit den Kindern reden. Das ist immer ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Aber ja, die Holde ist gute 200, 300 Meter vor mir. Die Gruppe noch ein weiteres Stück. Ich gehe hier über einen platten Weg an den Häusern vorbei. Der ist oberhalb auf dem Deich. Unten geht noch ein Teerweg und noch weiter unten, eine Ebene tiefer, ist dann der Strand. Da wurde Sand zusammengefahren. Das ist nicht der richtige Strand, denke ich mal, sondern sieht ja eher fast aus wie so ein leicht verlandendes oder ein leicht verlandender Binnenbereich. Da fahren auf jeden Fall eine Menge Autos. In der Regel, das kann man an den Spuren sehen. Ich denke, dass da Strand mittels Radladern oder so zusammengefahren wird und aufgehäuft, wie auch immer. Der eigentliche große Strand, der liegt noch ein Stück weiter hinten. Da gehen wir mutmaßlich dann auch gleich hin. Da ist eine Dünenlandschaft zu erkennen, da sind eine ganze Menge Leute auch. Und es geht langsam aber sicher in diese Richtung. Es ist einfach nur herrlich. Das Wetter ist super. Wie gesagt, T-Shirt, Weste. Hier unten hängt eine Tigerentenflagge, finde ich total genial. Es ist ruhig, die Luft ist toll. Und hier im Garten von irgendeinem Hotel, keine Ahnung, ist ein alter Stockanker, verrostet mit Kette. Den haben sie wahrscheinlich irgendwie so seinerzeit mal aus dem Watt gezogen. Aber landschaftlich genial. Ja, allein dafür hat sich die Überfahrt gelohnt und ich bin auch total froh, dass es heute so schönes Wetter ist. Wir hätten es doch wesentlich schlechter treffen können. Nächste Woche soll es regnen. Ich glaube sogar ab morgen schon. Das wäre richtig bitter. Aber allein für den heutigen Tag hat es sich gelohnt. An die Stelle hier kann ich mich erinnern, hier kreuzt der Weg Fähranleger den Deich. Also das ist quasi die Strecke, die man vom Fähranleger hierhin benutzen kann. Da waren wir damals vor Jahren auch und ich habe jetzt hier Deichbepflanzung. Hier sind Hagebutten und andere Pflanzen. Das sieht genial aus. Einfach nur herrlich. Dann der Leuchtturm. Wie gesagt, die Gruppe ist ein ganzes Stück vor mir. Hier sind so kleine Holzpodeste eingelassen, wo Leute sich die Landschaft anschauen können. Gegen Geld auch durch ein Fernglas. Ich kann nicht verstehen, warum die Leute hier alle mit dicken Jacken sitzen. Es ist wirklich brachial warm. Und das heute. Danach ging es dann zum Strand. Was heißt zum Strand? Oben auf dem Deich und dann auf dem Deich ein Stück entlang mit herrlichem Blick auf die Dünen. Und irgendwann kamen wir an eine Strandbar. Wie hieß das Ding? Seehund. Seehund. Der Seehund, das Seehund, am Seehund. Strandbar Seehund. Strandcafé Seehund. Irgendwas mit Strand und Seehund. Die Holde hat ein Foto. Ja, dort haben wir uns einen Tisch organisiert. Es war der Tisch mit der Nummer 42. Wer hätte es gedacht? Überaus passend zu meinem Don't Panic Shirt. Moin. Im Kaffeebereich gab es halt einzelne Tische, es gab auch Strandkörbe und es gab sogar einen Strandkorb für Hunde. Das war nur der Oberteil, also der obere Teil des Strandkorbs und unten auf so einem Brett standen dann so ein paar Wassernäpfe oder was man da sonst hat. Der Hund, den wir dabei hatten, also nicht wir, sondern unsere Gruppe als solche, war aber nicht allzu begeistert davon, deswegen hat er das gelassen. Der hat im Nachhinein auch noch was anderes gefunden. Doch hört selbst. So, die anderen sind jetzt schon schönerweise gerannt. Sie winken. Da hinten waren wir mal mit dem Fahrrad. Da muss ich heute nicht noch mal hin. Hier waren wir auch schon. Das ist sehr nass, würde ich mal sagen. Ja. Am Rumbierchen. Oder so. Man könnte das hier auch direkt. Weil. Ja. Aus was Gründen. Gar nicht. Mich hält nichts auf. Komm, auf. Ist da nur Strandkörbe oder kann man, da gibt es auch Bänke, da kann man auch mit Bänke. Warum brauchen wir noch Punkte noch? Ich habe hier nichts mehr zu jagen. Ich bin schon weiter. Ja, gibt halt Leute, die cashen, aber kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich stehe ja dann eh drin, wenn man mit. Also, it's not about the numbers. Wir gehen die Freitreppe runter bis zum Strand. Hier unten gibt es sogar einen Strandkorb für Hunde, einen halben Strandkorb. Schön haben sie es hier. Es ist die sogenannte Hundebar und tatsächlich wird sie ungern angenommen. Der Hund mag es nicht. Ein strafender Blick. Er ignoriert die Bar. Ja, so besonders ist sie nicht. Offensichtlich. Es gibt nur Wasser. Wasser ist langweilig. Und hier ist eine Tonne und die heißt Kai. Steht zumindest drauf. Hier gibt es eine Tonne, die heißt Kai. Es steht zumindest drauf. So. Heute hausgemachte Linsensuppe mit Einlage. Dass die Leute das Zeug aus den Schuhen immer in die Suppe tun. Fürchterlich, fürchterlich. So, und nun? Der Besuch von Cannabis ist hier verboten. Hallo. Was mit denen jetzt? Wir müssen das, solche Schilder gibt. Das geht nicht. Weil du hier kein Cannabis. Ja. Nein, alles gut. Hier gibt es auch kein Inselbier. Aber sie sagte, man hätte vielleicht Glück bei Edeka. Mhm. Das habe ich mir auch gedacht. Was, ja. Klar, wir machen bei Edeka ein Sit-In. Da setzen wir uns jetzt mal so locker rein, machen hier so ein Sixpack auf und strullen uns hier mal so richtig ein in die Birne. Ja. Das ist cool. Ja. Aber Kathi weiß schon, was ich meine. Vorsicht, Wespe. Wollen, ja. Ess die nicht. Nee. Jetzt auch hinter ihrem Kopf. War das irgendwas mit Prinz? Die Prinzen, genau. Was? Genau, die Kescher, die wir gesucht haben. Ach so, ich dachte die Sänger. Nein, nee. Die Prinzen haben hier in der Blauen Maus immer das Event gemacht, als wir hier waren. Aber hier ist doch der Seehund und kein blauer Klaus. Oder eine blaue Maus. Ja. So, wollen wir jetzt hier oder nicht? Hier ging es nur um das. Der Karin ging es um Cannabis. Ja, ja. Wir wollen hier. Also eigentlich nicht. Aber hatte jetzt ja gerade keiner vor, oder? Ja, nee. Jetzt gerade nicht. Wir wollen dahin, wo die Tonne Kai heißt. Der Hund möchte hier auch hin. Und es ist die 42. Don't panic. Das ist genau richtig. Hier müssen wir hin. Sehr schön. Ich guck mal in die Karte. Danke. Ja, sieht gut aus. Strandbar Seehund. Es gibt auch noch einen toten Onkel. Wenn der Tisch Nummer 42. Onkel. Es gibt einen toten Onkel. Und? Tote Tante? Ja. Muss man sich drin was holen und dann kommt, oder kommt einer raus und bringt was? Ich gehe davon aus, du musst drin Selbstbedienung bestellen. Aha. Ja, dann werde ich meine Holde schicken. Die macht das gerne. Ich habe das Geld, sie hat die Schritte, da freut sie sich. Ist das eigentlich ein Vogelschiss oder hat da vorne nur einer gekleckert? Vogelschiss. Igitt, das ist ja widerlich. Benediktiner, das habe ich zu Hause. Gabi und Kathi, die sind beide. Ja? Heusgetränke, Kaltgetränke, Keunegetränke. Schritte wollte ich eigentlich auch machen, aber gut. Schwarzer Tee, Kräutertee, grüner Tee, Rotbuschtee. Das wäre schön. Wir trinken was und zünden weiter, ne? Ja. Solange ich stressfrei noch 6000 Schritte kriege, musst du kleinere Schritte machen. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Pharisäer und einer toten Tante? Also hundertprozentig weiß ich es nicht, aber das hat mit Alkohol zu tun. Das eine ist rum und das andere kommt Kakao mit rein. Das weiß jemand. Das müssen die ist ja nicht hier aufgewachsen. Sanne, was ist der Unterschied zwischen einer toten Tante und einem Pharisäer? Ich hab keine Pharisäer Ahnung. Ist, glaube ich, Kaffee. Kakao und das Pharisäer ist mit Kaffee. Ja. Kaffee oder Kakao. Steht drunter, und wer lesen kann und das auch tut, ist klar im Vorteil. Ja, Schatz, Klugscheißer kann keiner leiden, ne? Willkommen im Club. So einfach ist das. Ja, Kakao. Das klingt Kakao, Rum und Sahne. Toter Onkel Kakao, Amaretto und Sahne. Amaretto ist ein geiles Zeug. Ich bin schon Lull und Lall. Ich nehme die Tante. Ich stehe nicht so auf Onkel. Onkels sind mir zu. Ja, nee. Zu langweilig. Ja, und auch diese Leute, die diese großen Onkels-Schriftzüge immer hinten in der Heckscheibe haben, die sind mir auch so. Nee. Also, Schritte gegen Geld. Ich gebe dir nur Geld, weil wenn ich dir das alles gebe, dann ist plötzlich meine Karte weg und ich muss auf dieser Insel bleiben. Wobei, wäre ja auch nicht schön. Was kostet? Nimm mal Geld mit. Boah, guck mal, der hat schon richtig Sahne auf der Tasse. Das ging schnell. Oh ja, ist ja nichts los. Das sieht super gut aus. Mann, sieht das gut aus. Völlern auf Amrum, das ist ja genial. Ich muss da auch noch kurz ein Foto von machen. Ihr erlaubt. Ja, das ist ganz wichtig. Ich meine, wenn ihr schon im Podcast seid, dann muss auch euer Getränk drin sein. Das ist super. Ja. Müssen wir uns wieder überlegen, was er sagt? Was? Müssen wir uns jetzt wieder überlegen? Wieso? Das hast du doch noch nie gemacht. Ja, ich frage ja nur mal. Ich kann dich ja rausschneiden. Was hat er gesagt? Noch nie gemacht. Egal, wird sowieso keiner. Weißt du, den kompletten Podcast auf Pirate Mania, ne? Redet eigentlich nur sie. Und jetzt sagt sie, muss ich mir überlegen, was sie. Das ist cool. Nachdem er, Also hier in Deutschland oder in... Ich habe sie gefragt, ob ich sie senden darf. Ja, du hättest ja immer noch sagen können, nee. Weil du die ganze Zeit geredet hast. Siehst du? Aber du bist... Ja, siehst du, aber jetzt gibt es die echte schweigende Mehrheit. Nämlich die, die beim Debudi nie zu Wort gekommen sind. Du zum Beispiel. Ja, doch, ab und zu hast du mal was gesagt. Ja, du bist podcast-affin, wir wissen das. Du bist knallhart. Du bist eine alte Häsin. Sanne, auch alte Häsin. Rollo. Ja, auch ein alter Hase. Nein, deinen nehme ich nicht in den Mund. Du heißt Frau Adidas, der Tasche wegen. Ja. Frau Adidas. Ja, Namensschilder sind alles. Und was hast du da jetzt? Hast du jetzt eine tote Tante, einen toten Onkel oder eine tote Tante? Und die ist lecker. Und sowas von. Das ist schön. Ich krieg gleich auch eine, hoffe ich. Oder meine Holde brennt mit dem Geld durch. Das weiß man jetzt noch nicht. Ja, vielleicht möchte sie ja auch eine. Sie hat das Portemonnaie nicht. Sie hat ein Maracuja-Ding bestellt, wo 1 Euro an DLRG geht. Steht auf der anderen Seite. Das ist ja. Das ist eine Spende. Das stimmt. Ein ganzer Euro? Weiß ich doch nicht. Vielleicht auch nur ein Cent. Das ist nicht 1 Euro. Da so kommt sie. Ist das nicht. Aber es geht eine Spende dahin. Schön. Mit deiner ermordeten Tante. Ja, hätte ich gewusst, dass du 2 Getränke möchtest, hätte ich dir vielleicht mehr Geld mitgegeben. Oh, da gereicht. Nee, sie kann keine tote Tante mehr nehmen, weil die blieb nur noch die Brause übrig. Die muss ja heute noch fahren. Tote Tante war jetzt Kakao? Kakao mit. Ja, Kakao. Mit Rum, ne? Das ist anderes Kaffee. Das kann ich sehr. Genau. Siehst du, wäre er da gewesen, hätte er dir das beantwortet. Der hat eben die Karte gelesen. Ohne Nein. Das. Nee, er ist ja nur Deutsch. Er kommt ja von hier. Ach so. Er kommt ja von hier weg. Das weiß man, wenn man von hier weg ist. Das ist ja. Zu weit weg. Also. Ganz logisch. Bei uns gibt es das Leute. Ich bin ganz weit weg. Von allem. Dass das Leute gibt, die es nicht wissen. Das überrascht mich jetzt. Ja. Ah, du kommst nicht von hier weg. Ja, das ist nee. Du kommst von der ganz Unne, gell? Aber er kann nee. Lesen. Er kann mich nicht. Wenn man mich darauf aufmerksam macht, schon. Na, Leon. Ist nicht irgendjemand mal weg? Hallo? Ich bin noch an keinem Schnatter vorbeigekommen. Hm? Sobald mir das gelingt. Nee, das ist ein Pfund, Dina. Hm? Ja, aber mach erst mal Sonne. Nicht, dass er da irgendwie Probleme bekommt. Wenn er an einer toten Tante leckt. Mit Würstchen. Wenn er noch Würstchen kauft. Ja. Ja, die Genehmigung ist ja noch immer gut vertragen. Die Genehmigung ist ja längst erteilt, aber das magst du gar nicht. Das magst du gar nicht. Glaub mir. Das weißt du nicht. Da bist du ganz dumm von. Ja, klar. Nein, bitte. Handy auf Alkohol. Ich bin scheiße. Also dumm werden ist ja kein Argument, ne? Ja, für den Mund schon. So, ja, weiß ich nicht. Hier ist irgendwie noch Salz dran. Gehört das so? Salz? Ja, irgendwas ist hier salzig. Salz mit Zucker verwechselt? Möglich. Zucker mit Salz verwechselt. Aber hier ist irgendwie Salz drauf. Kann ich zeigen. Karin, was? Hier ist irgendwie Salz dran. Ich war am Bezahlen, wie das Welches gemacht. Gift schmeckt nach Salz? Da würde ich reingehen und wir sagen, ich will neu. Da ist die Dame. Das hat aber einen sehr interessanten... Oh, das schmeckt dir. Mhm. Neue Erfindung. Ich glaube, E605 hat so ein bisschen salzigen Nachgeschmack. Gibt es gar nicht mehr. Ist nicht mehr verkäuflich. Ich sag's mal so, wenn es so einen Namen hat, ne? So E605, dann wird es das auch noch geben, sonst gäbe es ja diese Bezeichnung nicht. Gibt's garantiert. Das heißt jetzt Flohsamenschalen. Das kriegt sie auch über. Warte mal, bleib mal so. Hat er sich abgeguckt. Das war gar kein Salz, das ist der Rum. Hier, das war kein Salz, das war der Rum, ne? Der schmeckt ein bisschen komisch. Salzig. Hm? Salzig. Mhm. Ja, ich musste zu feiern. Der ist wahrscheinlich aus Lakritz oder so. Ich habe ja keine Ahnung. Party schmeißen wollen können. Oder die machen hier den Kakao mit Nordseewasser, das ist. Deswegen eher was salzig. Das ist es. Oh. Inselkakao. Wissen Sie Bescheid. So, Edge. Sie müssen auf Weitwinkel, sonst komme ich nicht drauf. Ihr seid alle drauf, bei mir müssen nur alle reinschauen. Das lobe ich mir. Direkt ein paar mehr, perfekt. Dankeschön. Vielen Dank. Stell es mal in die Gruppe, dann hat jeder das Foto. So, ja, einfach in die Gruppe stellen und dann hat jeder jetzt das. Erstmal haben und dann. Ja. Ich will nichts sagen, aber das war wenig Kakao. Aber viel Ruhm. Bin ich drauf oder nur Stück weit? Ja, den Rest lässt du dann mit der KI dran basteln und dann ist das in Ordnung. Ich habe schon mehrere Ecken von ihm und das kann mir. Stitching heißt das. Stitching. Das ist mir egal, es funktioniert. Ich muss keine Namen dafür haben. Was hat hier oben für schöne Sachen gekommen? Mhm. Grund öfter zu kommen. Und das soll man auch immer trinken, nicht das, was man kennt. Was nee, man eben. Unten aus. Man muss testen. Also das mit dem Rhabarber geht mittlerweile, aber so anders. Das ist besser. Immer schwierig. Finde ich besser, ja. Wenn ihr nochmal kommt, dann müssen wir ins Burgerwerk nach Wiel. Und da gibt es auch ganz tolle Longdrinks. Longdrinks, auch alkoholfreie und so. Also ganz lecker. Also auch mit. Frag mal einen Usimo. Oder einen Fachheiler. Ja, die kommen ja dann mit. Ja, dann machen wir mal einen Termin. Wir nehmen Gabi mit und Sonne, wenn sie Zeit hat, und Kiki. Ja. Dann fahren wir nach Köln. Also es gibt da ja so ein ungeschriebenes Gesetz, dass irgendwelche Kappen immer von Norden in den Westen fahren. Meine Kappe ist weg. Ja, seit 4 Jahren. Seit, weiß ich nicht, 3 oder 4 Jahren ist die weg. Genau. Die wurde noch nicht wieder abgeholt. Ich vermisse sie schmerzhaft. Nächstes Jahr. Termin dich aber erstmal schon im nächsten Jahr, ne? Oder ja. Also bis Dienstag schaffen wir das nicht, uns gemeinsam da unten zu treffen. Das wird Wie lange seid ihr denn? Sonne, und dann mit dem Jahr wird es ja auch nichts. Ja, und dann haben sie das Grundstück aufgerissen. Das ist egal. Das schert uns nicht. Das springen wir drüber. Ja, da bin ich gespannt. Oh Leon, sag mal. Ich verrate nichts. Dann sag jetzt auch nichts, er kommt. Dann dreh mal, wir maßen so, ne? Da. Ja, so. Alles gut, Rolf ist nicht empfindlich. Ich verrate nichts. Also hat er mal probiert? Ja, Leon, komm mal mit zur Seite. Geh mal zur Seite, ist doch für dich. Kriegst du ja gleich. Lass mich doch mal durch. Sonst gibt's nichts. Wo hat er denn die Wurst jetzt? Ja, macht nichts. Was? Wo hast du die denn jetzt organisiert? Ja. Oh nee. Ja, und du legst ihm die Tasse ab und kriegst jetzt noch Wurst als Belohnung. Ja, die wird jetzt erstmal eingelegt. Ist das so ein Problem, würde ich sagen. Also wenn du die jetzt einlegst, dann erklärt das den salzigen Geschmack von dem. Vielleicht mit Wurstwasser gebraut. Genau. Irgendwie sowas. Ja, ja. Oh, nee. Das ist Recycling. Die Würstchen kommen aus dem Wurstblinker und das Wasser nimmst du für die tote Tante. Das ist geil. Und ich überlege, ob ich eine Mütze brauche und ziehe mal die Jacke aus. Das ist sowieso das Beste. Kannst du dich noch erinnern, als wir die Würstchen entsorgt haben im Schützenheim? Ja. Apropos Würstchen entsorgt, ich denke gerade an unseren Kühlschrank. Da waren so ein Zahn. Da sind auch noch diese Reste, zu Hause, da waren auch Würstchen drin. Ja, ja. Ja, das wollte ich eigentlich noch weggetan haben. Schreib's dem Christopher. Alle. Dem Vegetarier, also die Würstchen entsorgen. Er soll sie ja nicht essen. Er soll sie entsorgen. Er kann einfach irgendwie das Zeug über. Du bist so gemein. Aber nur die anderen. Schmeiß über den Zaun. Wir haben auch Hunde in der Nachbarschaft. Das. Na? Noch ein Rum? Tagesgast bei uns. Ja, danach wollte er auch sein Futter nicht mehr essen. Leckere Sachen. Es gibt das gute Entenfilet. Ja, so ja, genau, wenn es so gute Wurst gibt. Also. Ja, ein Stückchen gegrillt habe ich ihm ja auch mal. Also er weiß schon, bei dir ist was zu holen. Ja. Und unser Nachbarhund weiß das auch. Der fährt so gerne bei uns ein. Ja, nicht, ne? Ja. Ja, das schmeckt aber auch lecker, ne? Ja. Ja, gibt auch schlechtere. Bei dem Namen muss halt ja hier schön sein, ne? Ja, also. Und wie gesagt, ich kenne das nicht. Als wir das letzte Mal hier waren, gab es die noch nicht. Ich habe mich vor 11 Jahren nicht so... Oh, nicht einschlafen, Leo, ne? Sonst fällst du um. Der ist stramm. Der hat am Rumgenascht. Stramm ist der einfach nur. Ja, er hatte Spaß, der Hund. Wie auch immer. Von dort ging es dann in Richtung der Dünen über diesen Bohlenweg. Und an einer Stelle, wir standen so zusammen, suchten einen Cache oder lockten einen Tisch. Was war das? Ja. Irgendwie so, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, wir waren halt als Gruppe auf diesem Bohlenweg und machten Fotos. Kommen zwei typische Touris, mutmaßlich aus Süddeutschland, dem Dialekt nach. Kann auch ein bisschen höher gewesen sein, vielleicht auch NRW, Fränkisch, keine Ahnung. So ein Typ mit Rucksack, seine Begleitung. Sie waren tatsächlich etwas unamüsiert darüber, dass wir dann auf diesem Bohlensteg rumstanden. Aber der war halt nur einen Meter breit oder so. Und wenn dann ein paar Leute stehen, ja, dann kommt man vielleicht nicht ganz so schnell vorwärts, wie man es gerne hätte. Man kann ja auch einfach mal sagen, dürfen wir mal durch oder irgendwie was. Nein, sie paulten da rum, dass wir da standen und da waren sie bei mir dann genau richtig. Ich meinte dann nur noch, sie sollen halt keine Panik schieben, sprich don't panic, aber nein, es wäre keine Panik. Es nervt einfach nur. Also waren wir möglicherweise nicht die Ersten, die sie auf dem Steg trafen. Und wenn sie natürlich in ihrer Arroganz, in ihrer Wichtigkeit auf einer Insel wie Amrum Urlaub machen, wie kann es dann sein, wenn sie diesen Bohlenweg begehen, dass da noch andere Menschen sind und sie in ihrem Fortkommen hemmen? Ja, Katastrophe. Ganz furchtbar. Ja gut, ich habe dazu dann noch das Passende gesagt, in Erwartung, dass der Herr vielleicht umdreht und meint, er müsste jetzt noch den Beschützer seiner Holden rauskehren und vielleicht frech werden. Vielleicht lag es an der toten Tante, die ich vorher hatte, da war verdammt viel rum drin. Die war sehr tot. Die war sehr tot, aber es war viel rum drin und ja, vielleicht, möglicherweise führte das zu einem gewissen Impulskontrollverlust. Man weiß es nicht, aber ich mutmaße auch, er hat Glück gehabt, dass er nicht umgedreht ist und sie einfach weiter ihres Weges gingen. Ja, und so konnten wir dann in Ruhe weiter cachen und fanden dann noch die ein oder andere Dose. Danach ging es zurück zum Schiff. Wieder 2 Stunden später waren wir in Dagebüll. Du hast gar nichts zu den Lab-Caches gesagt. So, wir haben jetzt noch circa eine Stunde, bis wir wieder auf die Fähre dürfen. Dumm nur, 5 Lab-Caches stehen noch aus für die Leute, die Lab-Caches finden wollen. Erstmal ist jetzt Rudelloggen angesagt. Nach dem Rudelloggen kommt der Lab-Cache oder die Lab-Cache, denn heute gibt es ein Souvenir. Ja. Eben habe ich unten angefangen, da war es der drin. Das ist jetzt der Schmeiß, die Boselkugel 106 Meter weiter. Was ist am Treffpunkt befestigt? Ein Schild. Ein Mülleimer. Hund, Katze, Maus. Also mir ist, welche Farbe hat das noch vom Watt rum? Das ist Silber. Die Richtung? 106,2. Ja. Es wird gelabcached. Im Wald übrigens, der Holzbohlenweg geht auch durch den Wald. Im Wald ist es kühl, also hier trage ich T-Shirt. Im Wald war es ein Hauch kühl, aber weil hier die Sonne wieder scheint, geht's. Dünenlandschaft, Heidelandschaft, es ist einfach herrlich. Mit dem strahlend blauen Himmel und der Sonne. Interessanterweise wird hier nebendran mit großen Baumaschinen Sand aufgehäuft, als würden sie hier die Dünen abtragen. Aber es sieht aus, als würden hier Kanalrohre verlegt. Reißt die das auf? Und es fahren hier Trecker mit Ladewagen. Gibt es hier Landwirtschaft? Fragen über Fragen. Aber ja, es soll wohl in einer Stunde soweit sein. Ich gehe davon aus, wir müssen in einer Stunde an dem Fähranleger sein. Ist es ein Teich? Wird es eine Baugrube? Wird es ein Fundament? Ich habe keine Ahnung, ob die hier auf Sand bauen wollen. Sieht auf jeden Fall relativ spannend aus. Hier sind eine ganze Menge Flaschen und Unrat aus dem Boden geholt worden und hier steht ein großes Schild. Neubau eines medizinischen Versorgungszentrums, tatsächlich auf Sand. Hier entsteht durch Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes mit Mitteln des Bundes und des Landes der Neubau eines medizinischen Versorgungszentrums für die Gemeinde Wittdün auf Amrum am Schwimmbad 1. So sieht's aus. So, ich gehe jetzt mal gucken, wo die anderen sind, ob die doch noch immer labcachen. Ich habe keine Ahnung, nachher habe ich die verloren, dann sind die alle fort. Nö, die hängen immer noch da hinten rum. Bin gespannt. Ja, ich habe Hühnerherz und ich werde sie benutzen. Genau, das ist die Reihe hier. Der ist ganz schön produktiv, die da ist. Alle Hühnerherzen. Wo ist denn der Rest? Der Schein in die Richtung. Aha. Das ist lecker, Leon. Ich habe nichts zu den Labcaches gesagt. Was bitte, mein Schatz, hätte ich denn zu Labcaches sagen sollen als Labcache-Verweigerer? Ein Teil der Gruppe sich ein Souvenir für den gestrigen Tag ergattert hat. Oh, wer denn zum Beispiel? Ich. Du? Ja. Aha. Ja, dann erzähl doch mal, wie war das denn? Nee, ich habe halt Labcaches mitgemacht. Labcaches? Ja. Wie viele denn? 6 oder 7 sogar. Man brauchte 5. Also du musstest gestern? Ja, wer wollte, durfte gestern 5 Labcaches machen? Oder 5 Stationen, da ging es eigentlich drum. Und dann bekam man ein Souvenir. Ein virtuelles Abziehbildchen. Ein virtuelles Abziehbildchen. Ja. Was hast du denn bekommen? Hätte ich mir das angucken müssen? Ja. Ach, okay. Ja, du bist jetzt im Podcast und natürlich hättest du dir das angucken müssen. Ja, aber weiß ich nicht. Ich habe ein Souvenir, es ploppte auf und ich habe es weggedrückt. War es eins der Eier? Nein, es ging ja um die Labcaches, nicht um die Treasure. Aha. Die Eier bist du zuständig. Ja, da müsstest du aber bitte gleich noch mal gucken, das können wir dann nachreichen. Ja, du kannst ein Foto davon machen. Bitte an dieser Stelle das Souvenir der Holden einstellen als Kommentar aus dem Off. Ja, nun gut, also einige haben sich dieses Labcache-Souvenir verdient, ercached. Und was war das? Ein Stock. Und ja, wir fanden uns danach, sind da noch welche essen gewesen? Also auf der Insel. Ja, wir hatten ja, also unsere... Café. Ein paar sind in ein Café mit dem Bus dann hoch. Ja, ich glaube nach Nebel oder so, ne? Keine Ahnung. Also es waren auch ein paar Leute, die mit so einem Bus von Wittdün in eine andere Ortschaft fuhren, um da Kuchen zu essen. Moin. Wie ich hörte, Flammkuchen, die einen und normalen Kuchen. Dann sind die noch durch die Dünen. Es gibt davon Bilder, deswegen sage ich das einfach mal so. Ob sie da gecached haben, weiß ich nicht. Auch das ist möglich. Ist aber auch egal. Fakt war, wir mussten wieder zurück und so fand ich mich schon mal im Hafen an der Fähre ein. Zurück am Hafen, die Fähre hat eben angelegt. Die Massen aus dem Schiffsbauch haben sich auf die Insel ergossen und ich gehe mal davon aus, es ist jetzt 3:15. So in 10 Minuten wird man auf die Fähre drauf können. Stehen im Moment noch ein paar Leute am Aufgang, die kommen noch nicht rein. Ja, und meine Hauptgruppe hier, die scheinen sich wohl noch irgendwie mit Bier oder Brötchen oder irgendeinem Scheiß einzudecken, aber die sind dann auch noch nicht da. Ich warte jetzt mal ganz entspannt ab, bis die kommen. Wird ja nicht mehr lange dauern und dann werden wir wohl diese Fähre nehmen, um die 2 Stunden zurückzufahren Richtung Dagebüll. Ja, das war's dann mit der Ersatz-Nordsee-Taufe. Nachher gehen wir noch essen im Hafen, relativ lecker, und dann schauen wir mal, was wird. Und morgen sind die meisten wieder weg und wir haben noch eine Woche Urlaub. Tja, ich sag mal bis gleich. Auf jeden Fall trafen wir uns alle nachher auf der Fähre wieder. Von dort ging's zurück über Föhr, also an Föhr vorbei. Ja, nicht über die Insel drüber mit der Fähre, das wäre schlecht. Also nach Wyk auf Föhr, dort wurden noch ein paar Leute ausgeladen, wieder welche eingeladen. Und von da ging's dann zurück nach Dagebüll. Ja? Bitte. Die Holde hat erhalten. Ein Souvenir von Geocaching Headquarter, erhalten am 18.10.2025. Congratulations, you earned the Adventure Day 2025 Souvenir. Whether you're visiting... What? Whether you are visiting an area for the first time or passing by on your daily commute, adventures are waiting around every corner. Adventure Day is a collective celebration that reminds us that every day should be an adventure. You earn this souvenir by completing 5 Adventure Labs locations between October 17 and October 19, 2025. Ja, das ist es. Drauf ist so ein, sag mal, weißt du, was das ist? Erzähl. Das ist das Bild, was ich für dich gemalt habe, nur ohne das Haus am Leuchtturm. Ja. Exakt das. Das. Mhm. Das ist das, was ich damals für dich gemalt habe. Würdest du bitte mal hiervon noch einen Screenshot machen? Selbstverständlich. Und dann werden wir diesen Leuchtturm und das Bild, was ich seinerzeit machte, nebeneinander auf die Website stellen. Ja, das ist ja cool. Hammer. Weil ich Labcash gemacht habe. Weil du Labcash gemacht hast. Hättest du ja nicht machen müssen, du hattest mein Bild ja schon. Dann musstest du das ja nicht noch als Souvenir kriegen. Tja. Ich dachte, du hättest dir das selber überlegt, dass es das wirklich gibt, wusste ich nicht. Nö, ich habe mir einfach so eine Landschaft überlegt. Also ich habe nach einem Leuchtturm geguckt, damit ich ungefähr weiß, wie der aussieht. Hab so den dann genommen. War eine Abwandlung einer existierenden Küste. Ich habe dann diesen Leuchtturm genommen, habe ihn an eine virtuelle Küste gesetzt, mit Ähnlichkeiten zu der Küste, auf der es am Bild war, und habe es dann gebrushed. Ja, und? Bis jetzt hat es dir immer gefallen. Das tut es weiterhin. Also, so, wir nähern uns hier. Ist das jetzt schon fast blaue Stunde oder was? Das sieht ja geil aus, ne? Hier mit dem, ist das Strandhafer, ne? Wie der rauscht. Bleibst du mal stehen? Bitte, danke. Ich muss mal dahin, ich muss mir das Rauschen anhören. Müssen wir mal gucken, ob wir uns vielleicht noch mit dem Fasi treffen können. Aber wir schauen gleich mal, wann die Events sind. Weil da gibt es ja das finde ich jetzt auch erst mal 3 Stück. Jetzt irgendwann die Woche noch irgendwas mit Südensee, dann noch irgendwo anders was und keine Ahnung. Ha, das klingt jetzt klasse, ne? So aber da fahren 3-mal kein Plan, aber wir fahren hin. Ja, Südensee war immer nett. Ne? Nur leider keine Toilette. Vielleicht ist ja irgendeiner mit seinem Womo da. Aber was soll ich sagen? Ja, ich hoffe, die machen das dann wirklich am Südensee und dann nicht an diesem Strand wieder, wo sie es da schon einmal gemacht haben. Nein, das war ja was anderes. Das war was anderes, ne? Ja, wie auch immer. Das erste Mal, wo wir am Südensee waren, war so schön. Vor dem Bikini-Event, also ja vorher oder so. Ja. Da hattest du das erste Mal so eine blaue Flasche in der Hand. Genau. Das war so schön. Da war aber das auf. Ja, und da hatten dann Bekannte auch das erste Mal. Moin. Da hatten Bekannte auch das erste Mal ihren Camper da, ne? Haben wir den noch angeguckt. Ja, das war auch noch so. Ja. Mhm. Hat übernommen so. Ja. Ich weiß nicht. Mal gucken, was für uns ist. Ja, offensichtlich ja. Ist ja nun eine Weile her. Ja, also für uns wäre es nichts. Das weiß ich schon. Ich mir überlege jetzt, zu solchen Zeiten wie jetzt in so einem Camper zu pennen, ist dann doch nicht so meins. Andererseits, wenn du deinen eigenen Camper hast, dann weißt du ja, was du hast, mit was du fährst. Ne? Da bist du nicht jedes Mal so überrascht, wenn du so zu deiner Wohnung kommst und denkst so, oh Gott, was ist das denn? Ne? Das ist nicht da, das ist nicht da. Genau, kein Besteck. Hier fehlt dies, da fehlt das. Aber ich habe jetzt im Urlaub das erste Mal die Aeropress ausprobiert. Als wir ankamen, dachte ich, nimmst du mal so ein Kaffeepad. Normalerweise so ein Senseo-Ding, ne, wisst ihr. Und ich habe ja für die Aeropress diesen Dauerfilter, diesen Edelstahl-Dauerfilter, damit du nicht immer die Papierchen kaufen musst. Irgendwas ist auf jeden Fall schiefgelaufen. Ich habe das Ding zusammengebaut, habe den Inhalt eines Pads, ich mutmaße jetzt mal zu wenig, in die Aeropress getan, heißes Wasser drauf geschüttet und das ist irgendwie so direkt durchgeronnen. Das hatte also kaum Zeit, entsprechend Geschmack und Inhaltsstoffe des Kaffeepulvers aufzunehmen. Das war also eher nix. Hätte ich zwei von diesen Pads aufgerissen und den Inhalt reingeschüttet, hätte es vielleicht was gebracht. Weiß ich nicht. Wir haben dann am nächsten Tag... Nee, gar nicht wahr. Ich habe dann das Ganze nochmal ausprobiert. War es am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen. Und dann habe ich, wenn man so ein Kaffeepad aufreißt, dann reißt der ja an diesem zusammengebappten Rand. Das heißt, man hat dann zwei runde Filterpapiere von diesem Pad. Jetzt habe ich dieses Filterpapier unter den Dauerfilter gelegt, damit das nicht reißen kann oder alles verklebt oder sich aufwölbt und glatt liegt, und habe damit den Kaffee gemacht. Schmeckte wesentlich besser, hat auch funktioniert, da lief dann nicht so viel durch. Ich konnte es also nachher so durchpressen, wie es eigentlich sein sollte, aber ich hatte vorher auch nicht aufgerührt. Wir haben dann nach dem Einkaufen oder beim Einkaufen richtigen, bereits gemahlenen Filterkaffee gekauft und den habe ich dann mal nach Angabe gemacht, sprich einen Kaffeelot einfach auf den Dauerfilter nivelliert, die entsprechende... Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Sorry, nicht gesehen, moin. Guten Tag. Auch. Also ich habe den dann nach Vorschrift aufgegossen, Wasser bis zum bestimmten Punkt, dass da schon ein bisschen Wasser durchläuft, normal aufgerührt, den Kolben in die Maschine, 2 Minuten gewartet. Hitchcock, die Vögel! Aufgerührt, den Kolben reingesteckt, damit das nicht weiter durchlaufen kann. 3 Minuten gewartet, den Kaffee durch den Dauerfilter gepresst und siehe da, perfekt. Also so wie es sein sollte, bin sehr zufrieden. Der Kaffee schmeckt sogar meiner Holden. Insofern kann man das Ding brauchen. Aber also den Hack, falls man wirklich diesen feinen Kaffee aus Senseo Pads verwenden möchte, legt eine Hälfte des Filterpapiers unter den Dauerfilter, wenn ihr nicht ohnehin Papierfilter verwendet. Ja, kleiner Tipp am Rande. So, wir sind jetzt fast wieder an dem Weg, der über den Deich führt, an unserem Ausgangspunkt, und da mache ich jetzt mal aus. Wir hören uns aber sicherlich aus dem Urlaub noch mal öfter. Den obligatorischen Abschluss darf ich jedoch nicht vergessen, denn das Ende der Nordseetaufe wird regelmäßig in Dänemark eingeläutet und begangen. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 19.10.2025, und ich befinde mich in der Nähe von Annis Kiosk in Sonderhaf. Ich habe gerade einen herrlichen Blick auf die Ostseeinseln. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel, kurz nach Mittag. Und ja, herrlich. Wir haben uns hier zum Abschluss der Ersatz-Nordseetaufe noch mal kurz getroffen auf einen Hotdog, auf Pommes und ein bisschen Gequatsche. Hübsch haben sie es hier. Und ich glaube, jetzt ist der allgemeine Abschied. Ich wollte hier noch ein bisschen Atmo aufnehmen. Ja, aber hier kann man es aushalten. Insofern, wir bleiben jetzt ja noch ein Momentchen länger. Aber die meisten anderen, die fahren halt schon. Und deshalb endet eine schöne Zeit. Ich glaube, nächste Woche soll es regnen. Das ist blöd, aber... ich werde berichten. Ich hätte vielleicht die Sonnenbrille mitnehmen sollen. Ja, es ist immer noch Sonntag, der 19.10.2025. Wir sind zurück aus, wie heißt das da? Sonderhaf. Ja, wir sind wieder zurück aus Dänemark. Sonderhaf. Egal, Anis Kiosk, Flensburger Förde. Mit Blick auf die Ochseninseln. Schön war's. Jetzt wieder in Nordfriesland. Wieder auf dem Deich. Immer noch herrliches Wetter. Ich habe eben nach dem Cache die Rettung geguckt. Das ist ja meiner hier oben. Und angeblich ist die Dose weg. Ich habe sie auch nicht gefunden. Ich könnte jetzt mutmaßen, der Nichtfinder oder die Nichtfinderin hatte recht. Also werde ich da eine neue hinlegen. Zeitnahe Wartung nennt man das. Hier vorne steht ein Schaf auf so einem Hügel neben so einer Abbruchkante. Das sieht lustig aus, wie es denn da oben so steht. Was es da so macht, keiner weiß es genau. Es frisst ja toll. Man hat hier so einen Deich und dann sieht das alles so ein bisschen nach Binnengewässer aus. So rundherum rum und dann kommt noch ein Deich. Also im Endeffekt haben wir hier so Doppeldeich. Wahrscheinlich haben sie einen neuen Deich hinter dem alten Deich oder eigentlich vor dem alten Deich gebaut. Die waren ja hier in den letzten Jahren? Aber das war doch eigentlich vor Schlüssel, oder war das hier oben, wo die so rumgebaut haben? Aber da zog sich ja weiter. Die haben, glaube ich, den anderen Deich da gebaut, wie auch immer. Ja, aber Deichbau ist ja wichtig, weil ansonsten wird es hier in den Niederungen feucht. Mutmaßlich habe ich hier auch sehr starken Windeinschlag ins Mikrofon. Ich höre das am Ohr, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch hören. Obwohl ein Puschel auf dem Mikrofon ist, aber hey, das ist dann eben so. Welche Richtung möchtest du? Deich hoch, runter und 2 Kilometer. Deich hoch, runter, 2 Kilometer, okay. Die Zugvögel plärren hier auch in Zugvögelformation herum. Schafe laufen vor uns und der Wind bläst mir mit Eiseskälte ins Gesicht. Das ist ein Scherz. Es ist eigentlich noch recht mild. Obgleich die Scheiben morgens zugefroren waren. War es heute auch so? Ja, Frau sagt ja. Wolltest du nicht mal in die andere Richtung gehen? Wollte ich, aber habe ich mir anders überlegt. Weil? In 2 Kilometern eine Dose liegt. Ah. Also gehen wir jetzt quasi cachen. Ja. Sehr interessant. Hallo. Ich glaube, ich mache gleich auf dem Rückweg nochmal an. Das ist der Gegenwind, der ist die Hölle. Und mit diesem Bombenerlebnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 244 vom 7.11.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Nordseetaufe. Am Amrumer Strand bleiben die Kescher auf dem Bohlenweg und die Zutzler im Sand. Wisst ihr Bescheid?